Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. An die E-Show jetzt auf Sendung, heute mit Melted Records aus Dresden, und ich begrüße hier den Carsten. Hallo. Mikrofon ist an, Carsten, und ja, hallo, man hat's gehört. Ja, entschuldigt, ich hatte eine lange Nacht, aber nichtsdestotrotz wird Carsten heute die Sendung hier durchorganisieren. Er hat eine Stunde Musik seines Labels, Melted Recordings, mit. Er wird gleich was dazu erzählen. Woher eigentlich die Historie von Melted, wann es anfing, wer er ist, wie alles zustande kam. Ja, ich hoffe, ihr seid zahlreich da draußen vertreten, hört hier rein. Ihr könnt euch gerne im Facebook melden, beziehungsweise hier bei Coloradio anrufen. Vielleicht gehen wir ran und machen hier noch live Interaktion. Ich freue mich, dass du da bist, Carsten. Danke. Und ja, ich mache mir wieder die Musik an und dann gibt's gleich Informationen von dir. Viel Spaß da draußen und ab geht es. Recordings, und ich wollte mal hier ein bisschen was erzählen, nicht nur von unserem Label und von unseren zukünftigen Dingen, sondern ein bisschen was zur Historie, weil es dann doch schon eigentlich sehr lange gegangen ist. Und dadurch, dass ich vielleicht nicht immer überall präsent war oder im Vordergrund stand, dachte ich, erzähle noch ein bisschen was von mir, damit ihr Bescheid wisst, wo ich eigentlich herkomme, wo die Roots sind und wie das Ganze angefangen hat. Ich bin jetzt schon doch relativ lange in Dresden, seit 1994. Ich hatte vorher mehrfach Bundesländer gewechselt. Bin schon sehr, sehr lange Fan elektronischer Musik. Mindestens 30 Jahre, habe ich mal ausgerechnet. Und diesen Sommer, da hatten wir erst gestern drüber geredet, bin ich 20 Jahre in dieser Techno- und House- und sonst auch Breaks- und Beats-Szene dabei. Und Acid-Fan und insbesondere auch Detroit. Und das spiegelt sich eben auch bei Magic Recordings wieder. Mit einem deepen, minimal melodiösen Touch zum Teil. Und wir machen nochmal ganz kurz weiter hier bei dem Track, mit dem wir angefangen haben. Das ist die Melted 1. Das Stück hat inoffiziell den Namen Paraffin, jetzt auch durch den Vertrieb wieder zum Teil dann auch so betitelt. Auf der Platte selber sind eigentlich bei den drei Titeln, also jetzt hier der A und der auf den beiden Titeln der B-Seite, eigentlich elektronische oder elektrotechnische Symbole drauf. Und Paraffin ist aber der Burner, der auch dann damals 1999 nicht nur auf der Melted 1 rausgekommen ist, sondern auf dieser CD-Compilation von der Gappy, diesem Szene-Läden für die Neustadt-Magazin, gab es eine CD, die ich auch dann damals kompiliert habe mit. Und da war Paraffin auch mit drauf. Deshalb der Titel auch so, wie er jetzt dann wieder verwendet wird, inoffiziell meldete eins von Echtzeit, aka DJ Slide. Melted 1 war 1999 und dann eigentlich im Vertrieb in 2000 unheimlich erfolgreich. Schöner Start vom Label, weil auch dann der Vertrieb bei Köln Kompakt, recht renommiert, da ein bisschen förderlich war. Die haben dann auch, ich muss mindestens sagen, mindestens zweimal haben wir nachgepresst, mindestens 1500 Platten damals verkauft haben. Das ist für eine 12-Inch aus so Szene-Label, unbekannt, wenig beworben, denke ich mal relativ viel. Gab dann auch Feedback. Bundesweit, international, auch so von Damen fällt mir mal ein. Also Monika Kruse und Electric Ingo, weiß ich, haben sich bei uns gemeldet, indirekt oder per Mail. Und ansonsten natürlich auch sonst so im Umfeld, auch eine Debug gab es, eine Kritik. Auf jeden Fall war das sehr erfolgreich gewesen. Und diese Platte vom Slide war so ein bisschen der Einstieg. Ich wollte dann auch gleich mit anderen Dingen Dresden-Lokal weitermachen, im Freundes- und Bekanntenkreis. Und da hatten wir dann die Melted 2 direkt danach gepresst, von so einem Duo, Steffen Marx und Proton. Das war so eine Art Live-Act, 20 Minuten, war da mit Sicherheit ein bisschen schwerer auch dann einen Mann zu bekommen. Da hat der Vertrieb dann auch einen Kompakt, haben die nicht genommen gehabt. Das war leider schade. Die Melted 3 ging dann wieder bei Kompakt, das war wieder besser. Wir würden jetzt vielleicht nochmal die B-Seite von der 1 hören, um hier die Titel noch durchgängig mal anzuspielen. Jetzt erstmal B1 und dann B2. Da blenden wir zwischendrin um. Sind ein bisschen anders wie die A-Seite gerade eben, wobei B2 vielleicht noch ein bisschen anknüpft, melodiös, sag ich jetzt mal. Und beim B1 kommt ein bisschen vom Slide ein bisschen das Elektro wieder ein bisschen durch. das war die Melted 1 Echtzeit, Titel B1 und B2. Und jetzt machen wir gleich weiter mit der Melted 2. Das sind eigentlich 20 Minuten fast. Und wir werden das ein bisschen dreiteilen, um ein bisschen Einblick zu bekommen in die verschiedenen interessanten Stellen dieses sozusagen performten Live-Acts von Synthetic Lab, Titel Tulmon. We'll be right back. Das war die Melted 2 von Synthetic Lab. Und wir machen dann gleich als nächstes weiter mit der Melted 3. Die ist von einem Frank FM aus Döbeln, der aber nicht mit verwechseln ist mit dem Leipziger Frankman, der deutlich bekannter ist und nach wie vor bis heute noch einiges macht. Frank FM hatte für Melted dann einen etwas ruhigen, vielleicht manchmal auch hausigeren Touch, was er sonst teilweise auch produziert hatte. Und wir werden jetzt einfach mal da die Titel Motion Sense und Can't Let You Go hören. Den dritten Titel, Want You Back, ist leider damals nicht gepresst worden. Mal überlege ich mir noch, ob man vielleicht dann nochmal, vielleicht auch nochmal was von den guten alten Sachen, die nicht veröffentlicht worden sind, dann auch nochmal jetzt nochmal rausbringt, nach 10 Jahren. Ja, das war die Melted 3 von Frank FM Und dann hat Melter Recordings damals mit dem Laden, den ich mit dem Bonsai oder heute Bons, von 98 und später als Phonik den Melting Point Record Store 2003, 2004 geschlossen haben, ist auch das Label mit eingeschlafen. Gewisse Sachen sind ja auch im Verkauf nicht so berauschend gewesen wie bei der Melted 1. Und ich habe dann so schon irgendwo natürlich den Bedarf gehabt, eigentlich weiterzumachen und daran zu denken. Ich habe die Domains aufrechterhalten. Ich habe bei Discogs wurden die Einträge gepflegt. Und wo ich die Zeit wieder gefunden habe, Interesse hatte und jetzt über das Internet natürlich auch mit den alten Bekannten und Künstlern und Freundeskreis wieder Kontakt hatte, habe ich seit 2009 auch schon wieder einige Gedanken gemacht, mit Leuten geredet und letztes Jahr dann Technik geholt für mich, um wieder auch was zu produzieren. Und da war der Gedanke natürlich schon da, ob man vielleicht dann doch das Label weiterführen könnte, wenn jetzt auch wieder die alten Titel online gezeigt werden und Snippets bei Soundcloud sind. Und da hat Cryptic Universe, aka DJ Microstep, anderen auch unter anderem Namen noch bekannt, hatte lange Jahre produziert zu Hause, digital, nicht analog wie früher. Er hat schon auf Netlabels wie Phonocake oder so auch schon veröffentlicht gehabt und hat mit dem Namen Cryptic schon auch irgendwas getroffen, was dann ihn auch wirklich konsequent darstellt, wo er ein Alleinstellungsmerkmal hat, dass es sehr speziell ist und sehr fein und in den Strukturen, wie es sich verändert. Und hat aber auch Stuff gehabt, der für Melted geeignet war. Und dann hatten wir der Nägel mit Köpfen gemacht, wenn er die Produktion fertig hat und ich das ganze Umgebung mit dem Label wieder hochfahren konnte, haben wir die Melted 4 gemacht letzten Sommer. Und die ist dann glücklicherweise auch über Hardwax Berlin vertrieben worden und nicht nur im Laden war. Und das war schon dann auch positiv im Verkauf. Die 300 Stück limitiert, wir wussten ja auch nicht, was passiert. Waren innerhalb von 2 Monaten vollends restlos ausverkauft. Auch die 10 Fenders waren sofort weg. Ich überlege jetzt auch schon das Nachpressen, weil wir jetzt den größeren Vertrieb jetzt auch haben und wenn dann der Nachfrage dann da ist, muss man das auch zukünftig natürlich ein bisschen abdecken und nicht nur digital. Dann hören wir jetzt mal die Melted 4 von Cryptic Universe. Den Titel Super Macro ist ein bisschen mehr Intro und Stuff, danach Chandler Park und dann die B-Seite C-Deck oder December 1.2 und City Lights. Thank you. Ja, das war die Melted 4 von Cryptic Universe, zuletzt Titel City Lights. Und aufgrund des Erfolges dieser Melted 4, die auch limitiert war auf 303 Stück, sind dann rausgekommen bei der Pressung, lustigerweise, die sofort vergriffen war, haben wir dann eine 10-Inch, schwarze 10-Inch, ganz dunkel, neu gepresst, Melted 5 mit den Titeln Div Spread und Div Decay, die wir uns jetzt mal kurz nochmal anhören. Die kann man auch aktuell noch kaufen. Das war die Melted Recordings 5 10-Inch von Cryptic Universe. Und jetzt gleich im Anschluss die Melted Recordings 6 von Echtzeit, die vor ungefähr 2 Jahren schon mal zuvor als einer ultralimitierten Mini-CD auf dem Label Barifocus veröffentlicht worden ist. Und dort natürlich jetzt ein bisschen untergegangen ist und keiner konnte das jetzt so hören und sehen. Und bei Melted dann auch anstand, dass Echtzeit jetzt nach den 11 Jahren mal wieder veröffentlicht. Und da haben wir dann jetzt die Titel CL 1 bis 4. Nochmal neu veröffentlicht, die ein bisschen ruhiger sind und melodiös sind, aber auch jetzt schon sehr viel Erfolg hatten, auch bei Resident Advisor erstaunlich viele auch ausländische fremde DJs jetzt in die Charts aufgenommen haben. We'll be right back. war die letzte, aktuell letzte gepresste verfügbare Melted Recording 6 von Echtzeit CL mit in Versionen 1 bis 4. Und zufällig, weil ich da mal probieren wollte, ob man da mal so ein Beat runterlegen kann, bin ich auf die Idee gekommen, dann einfach mal einen Remix zu machen, woraus jetzt die Idee entstanden ist, dass man von dieser geraden gehörten vier Titeln CL 1 bis 4 Remixe macht. Und dann im Freundeskreis von uns in Echtzeit sind jetzt so viele Remixe entstanden, dass es schon nicht mehr auf eine Platte passt und wir uns schon überlegen, was wir jetzt genau machen. Also höchstwahrscheinlich kommt dann auch in den nächsten Wochen dann Melted 6R noch raus. Aber eigentlich ist als nächstes erstmal die Melted Recording 7 geplant, wieder mit Cryptic Universe. Da gibt es auch ein paar Dinge, die er auch teilweise schon als Preview irgendwo schon mal angelistet und veröffentlicht hat. Und wir hören einfach mal in die neuen Titel von Cryptic Universe rein. Wobei das eine ein Remix ist von City Lights, das wir vorhin schon gerade eben gehört haben. We'll be right back. Das waren gerade drei Stücke, unveröffentlichte Stücke von Cryptic Universe, die höchstwahrscheinlich so oder unter anderem, vielleicht mit anderen, auf der Melted 7 demnächst erscheinen werden. Als nächstes hören wir noch einen Haufen Remixe, von denen ich gerade gesprochen hatte, von Melted 6, wo so viele Remixe vorliegen. Beginnend mit zwei von mir, die ich letzten Sonntag im Wettbüro live gespielt habe, die man auch bei mir auf Soundcloud anhören kann, als ka.pe. Und also soundcloud.com/ka-pe, weil das nicht anders geht. Und danach noch von diversen Freundeskreis und Echtzeit selber, von verschiedenen Stücken von der CL 1 bis 4. Und da wünsche ich mal viel Spaß, was dann hier so rauskommt. Ja, die Stunde ist leider schon vorbei. Und jetzt am Ende noch die vielen Remixe in Kurzform hintereinander. Ja, Carsten, vielen Dank, dass du die Stunde hier warst und dass dein Label Melted Recordings vorgestellt hat. Ich fand es sehr, sehr interessant. War viel Information da, viel Musik präsentiert. Und ja, möchtest du am Ende noch jemanden grüßen, noch abschließende Worte? Ich grüße und bedanke mich erstmal bei meinen Künstlern, weil das ohne die ging gar nichts. Ich bin da auch nur die Ergänzung für die, die die gute Musik machen und eben nicht alleine das Label machen können. Schön. Und bitte nochmal am Ende die wichtigsten Informationen, wo man Melted Recordings im Internet findet. Ja, melted.de habe ich ja schon damals registriert. Bei dj.de kann man sehr günstig Platten kaufen alle. Und digital jetzt auch bei What People Play, Beatport und bei Juno Download. Aber die Titel kommen erst nach und nach dann alle. Ab morgen gibt es wieder welche bei Juno und bei Beatport auch zu kaufen. Und letzte Woche die 1, jetzt die 4 dann auch. Und die anderen kommen dann nach und nach. Immer verzögert, immer erst Vinyl und später dann digital. Okay, hier wird schon gedrängelt. Wir sind über der Zeit. Heute live Melted Recordings. Das war die Sunday Eve Show. Und nächsten Monat Frivolous wird vorgestellt. Ihr dürft gespannt sein. Ganz heiß, ganz neu, ganz toll. Ich sage tschüss. Danke da draußen. Jetzt noch ein paar Sekunden die Remixe. Und dann sind wir raus. Bye, bye. Geredet. Erstmal Musik von den Prinzen mit Suleiman. Ja, die Prinzen sind wir nicht. Nein, hier ist die Sunday Eve Show. Die nachfolgende Sendung spielt leider nicht ab. Somit haben wir jetzt die Möglichkeit, da einfach weiterzumachen und das machen wir natürlich gern. Also, wenn das so ist. Carsten, was hören wir jetzt von dir? Noch weiterhin die vielen Remixe, die für eine Melted 6R schon in der Queue sind. R zu viel, R zu wenig. Mal gucken, was wir dann machen, um die alle unterzubringen. Ja. Viel Spaß da draußen. Wir füllen die Lücke, die sich dann leider hier ergeben hat. Und ja, ich sag weiter jetzt nichts mehr. Carsten macht das super. Viel Spaß mit Musik von Melted Recordings. So, das waren diverse potenzielle unfertige und fertige Remixe für eine Melted 6 Remixe. Relativ viele Tipptitel, mal gucken, was wir dann davon wie veröffentlichen können, wenn es dann auch klappt alles. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen, die ich in der Stunde vorhin nicht gebracht habe. Das sind Dinge, die Melted related sind, also verbunden mit Melted oder Melted Artists, die auf anderen Labels waren oder anders veröffentlicht worden sind, aber auch vielleicht interessant sind oder eben noch nicht auf Vinyl waren. Das eine war für die vorhin auch angesprochene Gappy-CD, da gibt es dann zwei versteckte Tracks, jetzt habe ich mich mal geoutet. Hidden Tracks, die auch nicht in der Tracklist sind. Bei Discogs sollten sie noch gepflegt werden, habe ich erst mit jemandem drüber gequatscht. Gibt es solche Discogs-Freunde in Dresden, die immer schön pflegen. Und der eine der Hidden Tracks ist auch von dem Proton, der auch die Melted 2 mitgemacht hat. Und der hat einen sehr ruhigen, interessanten Track, der noch nicht auf Vinyl ist. Mal gucken, was man damit auch machen könnte. Wir blenden mal um. Das war Proton auf einem versteckten Track von der Gappy-CD. Der Proton hatte auch auf der Dresden 2000 Compilation, die ich parallel 1999 zu dem ersten Melted Release damals gepresst habe, da gibt es die Platte B, Minimaltechno genannt, die dann auch eben Melted Artists enthält und Titel, die dann sonst nirgends immer veröffentlicht worden sind. Die gibt es jetzt noch auf der Dresden 2000 Compilation, auch noch ein paar verfügbar. Vielleicht machen wir die A- und B-Seite von der Dresden 2000 auch über Melted Digitalvertrieb auch nochmal mit. Da hören wir uns erstmal jetzt einen Titel von Proton an, der Our Friends Electric, den ich mir eigentlich mit am besten finde, was er überhaupt gemacht hat. Thank you. war Protona, Friends Electric auf der Dresden 2000 Compilation, B-Seite. Jetzt kommen noch zwei Titel, Echtzeit, ein sehr ambient-lastiges, ruhiges Stück. Und danach Planet Underground, der eigentlich sonst nicht Melted Artist war, aber schon, denke ich mal, zum Umfeld gehört und eigentlich auch auf der GPCD hat er auch noch einen Titel gehabt. jetzt ist aber endgültig Schluss hier. Denn wir hatten bloß eine halbe Stunde zu füllen. Die haben wir jetzt sehr nett und, denke ich mal, auch sehr anregend gefüllt. Nochmal danke an dich, Carsten, dass du hier auch die halbe Stunde übernommen hast. Ja, bitte, keine Ursache. Wir hatten ja auch genug Material mit hier, das wir gar nicht unterbringen konnten. Also von daher Das sehr gut gepasst. Danke an die Macht da oben, dass wir die halbe Stunde noch füllen konnten. Ja, halb ist dann doch Schluss, dann übernimmt jemand anders. Ich bedanke mich nochmal an die Hörer da draußen. Die Sendung wird es, so wie sie hier passiert ist, im Internet demnächst geben. soundcloud.com/kulea findet ihr alles. Und ja, in dem Sinne noch eine Minute. Vielen Dank fürs Reinhören. Danke, Carsten. Bitte und tschüss. Und tschüss.